Les Négresses Vertes mit einem Stück von ihrer gerade erschienenen CD Trabando. Die Platte entstand in Zusammenarbeit mit dem englischen Produzenten und Mixmeister Howie B. Der hat auch schon mit Björk interessante Musik gemacht und offenbar hat er bei der neuen Négresses Vertes Platte so viel zur Komposition der Tracks beigetragen, dass er im Kleingedruckten als Co-Autor genannt wird. Es wird berichtet, das Quintett der Négresses Vertes habe die Instrumental- und Gesangsparts relativ schnell eingespielt und gesungen. Danach hätte sie Howie B. gebeten, doch zu gehen, damit er in Ruhe die einzelnen Spuren zusammenfügen konnte. Mir gefällt an dieser Platte besonders, dass die per Computer zusammengefügten Klänge weitgehend von akustischen Instrumenten kommen. Cyberfolk nannte der Kölner Weltmusikkenner Jan Ü diese Fusion. Das Stück der Négresses Vertes, das gerade lief, heißt Ignatius. Er kam in einem Kornfeld zur Welt, ein schöner Anfang, heißt es zu Beginn des Liedes. Und weiter, Kornkäfer und Hungernde und einen Zahnstocher für die Ernte. Etwas später heißt es über den Titelhelden Ignatius, was er hoffte war, welch Bescheidenheit, in Sicherheit leben zu können. Genau erschließt sich mir der Text dieses Stückes nicht, aber im Refrain ist immer wieder von den schwindenden Möglichkeiten, Arbeit zu finden, die Rede. Nach den Négresses Vertes jetzt das Team von Secta Voodoo mit einem der originellsten Beiträge zum Thema Jahr 2000, L'an 2000, Secta Voodoo.